Am 17. Oktober gab es im Schulerpalast Mangyongdae in Pyongyang eine Veranstaltung zum Welttag für Händewaschen. Daran beteiligten sich die Funktionäre der betreffenden Einheiten wie des Bildungskomitees und des Ministeriums für Kommunalwirtschaft, die Schulkinder und die Lehrer in Pyongyang und die Mitglieder der Vertretungen der internationalen Organisationen wie der Vertretung des UNO-Kinderhilfswerkes in der TVJK. Auf der Veranstaltung gab es Reden und die künstlerische Darbietung der Mitglieder des Kunstzirkels des Schulpalastes Mangyongdae.